Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Handelsketten zuletzt als Mitverantwortliche für den Plastikmüll ziemlich stark Verursacher genannt worden. Frau Kuhl, ist das so? Spüren Sie den Druck zumindest bei Ihren Kollegen bei anderen Gesellschaften, bei anderen Unternehmen und auch bei Ihnen? Brauchen die Plastik, um Ware frisch, appetitlich, to go, wie auch immer anzubieten? Haltbar. Es sind mehrere Aspekte zusammen. Also ich kann auf jeden Fall diese Einschätzung teilen, dass dieser To-Go-Trend einer der großen Treiber ist, dass es mehr Verpackungen werden und dass wir schon auch intern immer wieder diskutieren, was bietet man an, wo überschreitet man eine Grenze, die man eben nicht mehr verantworten kann und möchte. Und wo sagt man dann auch, wenn wir es gar nicht anbieten, dann gehen Kunden woanders hin und kaufen das vielleicht in konventioneller Qualität. Und das ist auch irgendwo ein Totschlagargument, das ich selber auch eigentlich gar nicht so mag, aber das ist halt also auf jeden Fall einer der großen Treiber. Onlinehandel, das ist mit Sicherheit auch noch einer. Und gerade die Convenience-Produkte, die brauchen nicht nur mehr Verpackungen, sondern auch komplexere Verpackungen. Das weiß man als Verbraucher oft auch nicht, dass so ein Getreidekorn hält sich ohne Verpackung ewig lang und sobald ich es irgendwie fertig zubereitet habe, muss es wirklich geschützt werden. Und das ist halt schon ein Problem. Wir spüren da wirklich so eine ganze Bandbreite. Also die einen Kunden, die beschweren sich tatsächlich, dass wir eben auch teilweise Convenience-Produkte anbieten und sagen, sowas möchten wir nicht, insbesondere nicht in einem Bio-Supermarkt. Und andererseits erleben aber Kollegen bei uns im Sortimentsmanagement, dass genau das gewollt wird, dass sich das teilweise besser verkauft, eben wie ein einfaches Getreidekorn oder auch nicht ganz so basale Produkte. Also je mehr Convenience teilweise, umso mehr verkauft es sich. Und dann ist es natürlich schon schwierig, also wie entscheidet man dann? Also es sind teilweise auch Zielkonflikte in einem Handelsunternehmen, gerade wenn man sagt, man möchte da auch sinnvoll wirtschaften. Ja. Können Sie Ihre Kunden erziehen zu einem bestimmten Verhalten, Kaufverhalten und damit auch zu einer bestimmten Verpackungstechnik sozusagen? Ich weiß nicht, ob wir es könnten. Wir wollen es definitiv nicht. Also wir wollen informieren und das machen wir schon auch. Also gerade wenn es vielleicht nicht immer die einfache Wahl ist, also auf Kunststoff verzichten ist vielleicht eine Lösung, aber die ist nicht immer in allen Bereichen die Lösung für alles. Aber erziehen wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen informieren, damit man eine verantwortliche Entscheidung selbst treffen kann. Haben Sie denn Alternativen? Also wenn Sie sagen, der Kunde verlangt Convenience-Produkte, verlangt auch kleine Portionen, müssen die dann in Plastik eingepackt werden oder gibt es andere Verpackungstechniken, die Sie dann anwenden können und die möglicherweise auch einen anderen Preis haben, hat er bezahlt, gibt es Alternativen. Kann man nicht über alle Produktgruppen gleich überstülpen? Jede Produktgruppe hat ganz unterschiedliche Anforderungen. Für ganz klassische Convenience-Produkte, also das, was man auf dem Bild gesehen hat, gibt es keine Alternative, außer man würde es irgendwie im Mehrweg anbieten, aber dann ist die Frage, ist das noch Convenience? Also wer denkt zu Hause dran, ich könnte heute spontan was essen und nehme dann meine Tupperdose mit? Das zeigt sich gerade zum Beispiel bei dem Coffee-to-go-Thema. Wir bieten da alle Möglichkeiten an. Also wir nehmen an Pfandsystemen teil, die es in verschiedenen Städten gibt, zum Beispiel in Freiburg, auch teilweise bundesweit. Wir haben einen eigenen Mehrwegbecher, die Leute lesen ihren eigenen Mehrwegbecher, den sie sowieso haben, mitbringen. Und trotzdem ist der Anteil, ich habe jetzt keine Zahl, leider haben wir die gar nicht intern, aber die gefühlte Zahl ist wirklich extrem gering. Also das wird wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich liegen, dass da die Leute zum Beispiel ihren Becher mitbringen. Und so ähnlich ist es bei den Produkten auch. Also da sehe ich dann auch eher das Thema zu überlegen, was will ich wirklich als Convenience-Produkt und wo sage ich mir einfach, das koche ich mir selber oder gehe woanders essen. Bei sowas wird es schwierig, bei anderen Produkten bieten wir Alternativen. Also wir haben zum Beispiel Joghurt im Pfandglas und im Becher, da kann man sich entscheiden und der Becher ist auch nochmal so ein K3-Becher heißt der, also der hat drei Komponenten, deswegen der Name. Da ist außen eine Pappummantelung aus Recyclingpapier drum, damit man den Kunststoffanteil reduzieren kann. Ist auch zum Beispiel dann sinnvoll, wenn man das getrennt entsorgt. Also das ist auch noch so was Wichtiges, wir schreiben es immer drauf. In der Hoffnung sehen möglichst viele. Wenn man es zusammen entsorgt, ist es auch wieder schwierig, das würde ich sagen. Gibt es lebensmittelrechtliche Vorschriften, die Ihnen einen alternativen Verkauf sozusagen untersagen? Also wenn jetzt jemand, stellen wir das jetzt vor, jemand kommt mit einem, sag mal, verdreckten Kaffeebecher zu Ihnen an und will sich dort einen Kaffee zapfen. Darf der das? Oder verdreckt darf er tatsächlich nicht sein. Also okay. Wir haben da schon dann auch Regelungen für die Kollegen, die da hinter der Theke stehen, dass sie gucken sollen, dass er augenscheinlich sauber ist und nicht die Kaffeemaschine damit berührt und so weiter. Also da gibt es schon Hygieneregeln. Ansonsten würden wir das auch sehr schnell wieder verboten bekommen. Ja, okay. Aber ja, das Leben mit dem ohne Plastik scheint nicht so ganz leicht zu sein. Andreas Arnold, der Blogger von Plastic Diary, versucht es. Schreiben Sie über das, was Sie erlebt haben, selbst erlebt haben sozusagen. Und, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also der Beginn ist relativ einfach geschildert. Vor etwas mehr als 5 Jahren war das Schlüsselerlebnis, den Film Plastic Planet von Werner Bothe gesehen zu haben. So ein paar nickende Köpfe sehe ich, die den Film auch gesehen haben. Das hat nachhaltig auf jeden Fall auf mich gewirkt und bereits im selben Monat habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich in meinem eigenen Leben ändern? Und wenn ich etwas ändere, wie will ich das ändern, damit das nicht nur in den eigenen 4 Wänden bleibt? Jetzt bin ich schon seit 2008 als Blogger im Internet vertreten und habe dann 2013 immer mehr den Weg ins Screenblogging vollzogen. Habe mir vorgenommen, einmal im Monat möchte ich in meinem Leben etwas ändern, wohl wissend, dass ich die Welt nicht von heute auf morgen, insbesondere nicht als Einzelperson, zu ändern vermag. Und das war ursprünglich als Antreiber für mich selbst gedacht, diesen Blog zu haben. Im Wissen, einmal im Monat muss ich irgendwas machen, folgt man dann doch diesem Ziel vielleicht etwas eher. Mittlerweile gibt es dann doch ein paar Menschen, die das auch lesen, deren Feedback ich bekomme. Und das ist natürlich nochmal ein weiterer Antreiber gewesen, diesen durchaus als sportlich zu bezeichnenden Prozess, sich vom Plastik im Leben zu befreien, noch weiter voranzutreiben. Ja, wenn Sie das vorzustellen, einmal im Monat möchte ich was ändern, ist das dann ein einmaliges Ereignis oder ist das dann eine Entscheidung, die Sie in einem Monat treffen und das ist dann für Ihr restliches Leben sozusagen bestimmt? Also nie mehr wieder Plastikbecher. Das sollten schon nachhaltige Änderungen sein. Ich glaube, sonst ist die Sinnhaftigkeit weniger gegeben. Also jede Veränderung, die ich vorgenommen hatte, die blieb dann auch. Manchmal nicht so lange, wie ich mir es gewünscht hatte, um ein Beispiel zu nennen, um so den Plastikmüll im Bereich Geschirrspülmittel einzudämmen, habe ich angefangen, mein Geschirrspülmittel selbst zu machen. Irgendwann mochte ich allerdings nicht mehr aus den Gläsern trinken, die aus der Maschine rauskamen, bin dann halt auf ein Öko-Geschirrspülmittel wieder umgestiegen. Aber das sind Ausnahmen. Die meisten Sachen habe ich doch beibehalten und insgesamt bin ich jetzt nach 5 Jahren mit dem Ergebnis eigentlich doch ganz zufrieden. Ich komme vielleicht so auf einen halben gelben Sack im Jahr, den ich an Verpackungsmüll rausbringe und da will ich meine Hände in Unschuld waschen. Das sind meistens Sachen, die ich von anderen geschenkt bekomme, wahrscheinlich aus purer Gehässigkeit. Aber trotzdem mal konkret nochmal ein Fall. Also mit Spülmitteln haben Sie jetzt nicht mehr so, diese selbst herstellen, aber was ist dauerhaft? Gibt es ein dauerhaftes Beispiel? Was Sie... Also die kompletten Drogerieartikel im Prinzip stelle ich selbst her, wobei man da auch dazu sagen muss, ich habe mich... Also Seife. Seife kaufe ich ein, die kann man unverpackt einkaufen, das ist unkritisch, aber zum Beispiel für die Mundhygiene Zahnsalz stelle ich selbst her, anstatt einer Zahnpasta in der Plastiktube, genauso wie Deo-Cremes stelle ich mir selbst her. Jetzt fragt man sich natürlich, das, was man herstellt, muss man natürlich auch irgendwie eingekauft haben. Das ist doch auch irgendwie verpackt. Da gibt es natürlich 2 Optionen. Entweder hat man die Chance, dass man Großgebinde einkaufen kann. Das ist natürlich auch ein sozialer Faktor und kann dieses Großgebinde mit anderen Menschen, die man dadurch natürlich auch beeinflusst, dasselbe zu tun, ein wenig den Müll reduziert. Die zweite Möglichkeit sind natürlich unverpackt Läden, wenn man welche in der Nähe hat. Genau zum Beispiel in der Bergerstraße, wenn man in Frankfurt arbeitet, kann man dann wunderbar sich mal in den Bus setzen und in der Mittagspause sich zum Beispiel Natron abfüllen lassen in einem Glasbehältnis, was man dann zusammen mit Speisestärke und ein bisschen Fett zu seiner Deo-Creme machen kann. Okay. Völlig neue Sichtweise, ich habe das gelernt. Wir wollen nicht nur hier im Podium diskutieren. Wenn es Fragen gibt, sind Sie jetzt das Publikum herzlich eingeladen. Es sind 2 sehe ich, Herr Klessler, der Erste. Warum trinken Sie Ihr Wasser nicht aus der Glaskaraffe? tun wir. Das steht hier nur zu Bildungszwecken. Soll ich hier die Symbole noch anstellen? Genau. Wir wollten nämlich eigentlich damit, also das nehmen wir jetzt vorweg, wir hatten gesagt, es fließt irgendwie so ein, aber da sind wir uns direkt drauf ansprechen. Natalia muss jetzt nicht unbedingt direkt plastikfrei leben, man kann aber schon im Kleineren was tun. Und zwar kennen Sie alle diese Pfandflaschen und wir sind der Meinung, ein gutes Mittel zur Reduktion von den Plastikabfällen ist natürlich, keine Einwegprodukte zu verwenden. Also das, was Johanna Kramm eben im Vortrag am Ende auch nochmal sagte. Und eine dieser beiden Flaschen ist tatsächlich eine Einwegflasche. Und das wissen die meisten nicht, weil es beides Pfandflaschen sind. Aber diese hier ist eine Einwegflasche und die hat auch ein bestimmtes Symbol. Dieses hier nämlich, das bedeutet, dass diese Flasche nicht wiederverwendet wird, sondern wird, das merkt man auch in diesen Maschinen, zerknüllt, das hört man. Und dann wird sie eventuell thermisch recycelt, also verbrannt oder anders nochmal dem Recycling zugeführt. Aber sie wird nicht so als Plastik wiederverwendet. Also so eine Flasche hier, das ist eine Mehrwegflasche, die wird gespült und dann genauso wieder benutzt. Also im Grunde wie eine Glasflasche, nicht so ganz so oft. Aber das wäre hier ein Mehrwegprodukt und das wäre ein Einweg. Da haben wir diese Flasche hier. Ansonsten haben Sie hier vorne gesehen, ist alles in Glaskaraffen abgefüllt. Weil wir natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Plastikflaschen abgefüllt. Genau, die Plastikflaschen schnell in die Glaskaraffen umgeschnitten. Oh, da war noch eine zweite Frage, glaube ich. Ich habe mir leider den Namen von der Vertreterin von Alatura nicht gemerkt. Frau Kuhl, vielen Dank. Sie sagten, Sie möchten Ihre Kunden nicht erziehen. Versuchen Sie denn das mit Ihren Zulieferern? Weil zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel ist für mich so Merci-Schokolade. Da ist der einzelne Riegel verpackt, der ist in einer Verpackung und die Verpackung ist nochmal verpackt. Also versuchen Sie dagegen zu steuern? Ist die Frage verstanden worden, akustisch? Ja. Also es gibt zwei Arten von Zulieferungen. Also wir haben einmal eine Eigenmarke, Alatura. Da sind wir in sehr, sehr engem Austausch mit unseren Herstellerpartnern. Also wir stellen selbst nicht her, sondern haben viele Herstellerpartner. Und da haben wir einen internen Verpackungsleitfaden, der unseren Produktmanagern hilft, sinnvoll mit den Herstellern zusammen Verpackungen auszuwählen. Da sind wir wirklich eng dran und haben in der Regel Spielraum, also außer der Hersteller hat sehr, sehr beschränkt in dem, was er an Verpackungstechnik hat. Das ist leider auch oft der Fall. Bei den anderen Zulieferern haben wir es tatsächlich überlegt und punktuell ausprobiert, aber es ist nahezu unmöglich. Das sind wirklich komplett unabhängige Unternehmen, die ihre Entscheidung treffen und sagen, das ist unser Produkt, das wollen wir so, das haben wir uns gut überlegt. Da lassen sie sich jetzt nicht von einem Abnehmer reinreden. Also das wäre ein kleiner Abnehmer, ja. Also eine gewisse Marktmacht haben Sie ja schon versucht, ja. Die aktiv einzusetzen. Also es hat tatsächlich nicht funktioniert und wir sind im Biomarkt kein kleiner, aber nicht alle verkaufen nur im Biomarkt. Es gibt auch welche, die schon auf dem konventionellen Markt verkaufen und so weiter oder beide Schienen bedienen. Und, also wir haben es versucht, das ist schwierig, aber in der Eigenmarke sind wir dran, da wirklich jedes Neuprodukt ganz genau anzuschauen und teilweise auch bei den Bestandsprodukten, das ist jetzt so der zweite Schwung, den wir machen, dass wir gucken, okay, es gibt auch Produkte, die sind schon seit 20, 25, 30 Jahren gleich im Sortiment und keiner hat sich damals richtig Gedanken darüber gemacht, ist das eine sinnvolle Verpackung, die gucken wir jetzt nach und nach auch. Danke. Wenn ich Sie mitbekommen, waren Sie die Nächste. Okay. Ja? Auch nochmal an Sie die Frage. Das Argument, der Kunde verlangt es, das hören wir ja ziemlich häufig von der Industrie, also die Automobilindustrie. Sagt, die Kunden verlangen SUVs, also bauen wir sie. Eigentlich wollen wir das ja gar nicht, aber der Kunde verlangt es. Alnatura sagt, der Kunde verlangt die Mitnahmeprodukte. Es gibt hier in Bockenheim einen Café, da verlangt der Kunde Kaffee to go. Das haben die eine ganze Weile angeboten und jetzt schaffen sie es ab und sagen, wir wollen es einfach nicht mehr. Und ich bin sicher, die werden nicht daran zugrunde gehen und ich wäre auch ziemlich sicher, Alnatura würde auch nicht daran zugrunde gehen, wenn sie sagen, wir wollen das nicht, wir machen diesen Trend nicht mit. Warum machen Sie es trotzdem? Also, wir stellen uns genau diese Frage, tatsächlich auch an dem Punkt, da ist auch keine Entscheidung getroffen. Und das ist immer so schwierig, die ganzen Entscheidungen, wo wir gesagt haben, das machen wir nicht, die sieht man natürlich nicht. Die gab es auch. Also, ich wurde von unserem Produktmanagement schon dreimal angesprochen, weil die wiederum von unseren Landespartnern angesprochen wurden, die ja teilweise auch konventionell sind. Und ja, eben auch Maggi und was weiß ich für Produkte an dem Sortiment haben, Nespresso im Sortiment haben und da sagen, ja, das hätten wir aber gerne Bio. wurde schon einmal angesprochen, wir hätten gerne Kaffeekapseln von einer Tour. Und wir haben jedes Mal tief Luft geholt und gesagt, okay, wir gucken uns an. Zweimal waren es auch tatsächlich alternative Verpackungen, theoretisch abbaubare Kapseln, aber es ist auch abbaubar, ein Irrsinn, und auch nur theoretisch abbaubar. Es kommt auch dazu. Wir haben da gesagt, das machen wir nicht bewusst. Und da gibt es noch mehrere Beispiele, auch teilweise ganz kleine Aspekte, wo wir wirklich sagen, brauchen wir dann zusätzlichen Deckel oder nicht. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade dran, zwar auch eine wirklich intensive interne Diskussion, die sogar eine Masterarbeit von einer Studentin noch dazu beigetragen hat, so Kaffeetrinks, die gekühlt sind. Und die sind auch so, genauso wie der Joghurt verpackt, also auch mit einer Pappe an der Runde. Wir haben versucht, da schon relativ viel besser zu machen, und sie haben aber noch so einen Trinkdeckel drauf. Der hat verschiedene Funktionen, theoretisch, also ich bräuchte ihn nicht, aber wir haben immer wieder von Kollegen auch gesagt, ich benutze den. Und dann war so die Frage, ja, wir wissen gar nicht, unsere Kunden nutzen die den jetzt, nutzen die den nicht, wie viele würden die den nutzen, vielleicht trotzdem das Produkt kaufen, auch wenn er nicht drauf ist und so weiter. Genau das hat die Studentin untersucht, mit dem Ergebnis, dass unsere Kunden gut darauf verzichten können, bis auf einen sehr kleinen Anteil, wo wir gesagt haben, das Risiko gehen wir ein. Und das ist jetzt etwas, was wir ausprobieren möchten, den runterzunehmen. Das spart ungefähr 6 Tonnen Plastik tatsächlich im Jahr ein. Und da war aber lange, also nur um so ein Beispiel für so eine interne Diskussion zu nennen, da war lange auch ein Aspekt, wie erkennt man ein Produkt im Regal? Also das ist häufig auch etwas, was so bei der Verpackungsentwicklung eine Rolle spielt, was ist die gelernte Verpackung, woran orientiere ich mich? Also ich bin ja in Millisekunden, gucke ich und ich will jetzt einen Kaffee trinken, und wenn der aussieht wie ein Joghurt, finde ich den vielleicht nicht sofort. Und das kann eine Rolle spielen, und das Risiko gehen wir trotzdem ein. Bei manchen anderen Sachen sagen wir, das Risiko ist zu groß, oder das ist dann nicht unbedingt meine Entscheidung, weil ich bei welchem. Ja, das ist auch intern tatsächlich eine große Diskussion. Ja. Wir können auch Fragen an andere Diskussionspartner stellen. Ich habe auch tatsächlich noch eine Frage. Also es gibt, ja, wie gesagt, auch diese abbaubaren Plastikarten. Sind da allgemein schon irgendwie Bestrebungen, die mehr zu verwenden, oder werden die verwendet und die Leute wissen es noch nicht? Oder, also ich habe nur mal gehört, dass es in Holland, Belgien irgendwo einen Supermarkt gibt, Supermarktkette, die Leute noch abbaubares Plastik verwenden. Ja. Und noch eine zweite Frage ist, ob so Sachen wie, keine Ahnung, Mehl oder so bei Alnatura auch einfach sozusagen zum Selbstabfüllen angeboten werden könnten, ob sowas gesundheitsrichtlinienmäßig irgendwie nicht geht, oder was da so für Gründe sind. Ich kann ja mit dem zweiten anfangen, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, also die waren es, glaube ich, von ganz genau, oder? Also man kann es natürlich umsetzen, wenn es auch hygienisch ist und so weiter. Wir haben es bis jetzt noch nicht, auch weil wir da auch noch unsicher sind, wie groß die Nachfrage ist. Also eine Filiale mit sowas auszustatten ist möglich, aber wir haben jetzt 130 Filialen ungefähr, das ist eine große Investition, die muss man sich gut überlegen. Wir werden aber auch an einem Forschungsprojekt teilnehmen, wo es insgesamt um das Thema Plastikreduzierung geht und da Konzepte entwickeln. Das startet erst im Herbst, von dem her wird da wahrscheinlich noch einiges kommen. Da bin ich auch sehr gespannt, also mit dem IFOL zusammen, das Institut für Energie- und Umweltforschung, also auch wirklich kompetente wissenschaftliche Begleitung. Das ist das eine. Und das zweite, da würde ich mich freuen, wenn Sie ergänzen, ja, aber bis jetzt war also mit allen Experten, mit denen ich gesprochen habe, war immer das Thema Abbaubarkeit in der Praxis, funktioniert sie häufig noch nicht ausreichend. Man darf eigentlich das Zeug auch nicht in die Jungen werfen. Häufig ist noch ein Erdölanteil drin oder auch nicht abbaubarer Anteil drin, der übrig bleibt. Und vor allem, also selbst wenn es perfekt abbaut, dann baut es CO2 und Wasser ab, dann ist es verloren. Und wenn ich jetzt einen recyclingfähigen Kunststoff habe, dann wird der zumindest auch zwar unter Energieaufwand, aber er wird recycelt und kann nochmal in ein neues Produkt verwandelt werden. Beim Abbauwahn ist er weg und ich muss jedes Mal neues herstellen. Und deswegen haben wir uns tatsächlich bewusst dagegen entschieden, obwohl unsere Kunden das oft fordern, weil wir gesagt haben, eigentlich ist es nicht wirklich ökologisch sinnvoll. Das andere, was Sie vorhin gesagt haben, mit dem quasi nachwachsenden Rohstoff als Quelle, aber letztlich hat man dann, was rauskommt, chemisch das Gleiche, wie aus dem Erdölkunststoff, also so zum Polyethylen aus dem Zuckerrohr, das würden wir bevorzugen zum Beispiel, aus diesem Grund. Wir haben trotzdem bei 2 Produkten oder bei 2 Sortimenten, haben wir solche abbaubaren Kunststoffe, weil unser Hersteller gesagt hat, er stellt darauf um, für all seine Produkte, und hat es entschieden. Da konnten wir, also wir haben zwar mit ihm geredet, das hat nichts gebracht. Und das sind die Tees und die Schokoladen. Hat aber auch andere Vorteile. Also es war schon, war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh mein Gott, mach das nicht. Teilweise bieten einen besseren Produktschutz, diese Art von Folien. Also es war jetzt schon in Ordnung, aber wir schreiben tatsächlich drauf, einen Restmüll entsorgen, weil sie dann immerhin verbrannt werden und die Wärme noch genutzt wird, wenn sie auf dem Kompost gepumpt wird. Also das ist ja, mein Abbau war also immer so ein Wunschbegriff, den man gerne hätte. Aber es klappt halt dann doch nicht wirklich. Und selbst in der Verbrennungsanlage sind die auch nicht optimal. Die brennen schlechter als die nicht abbaubaren. Da muss man teilweise noch mit Öl nachfeuern, dass der normale Müll wieder brennt. Das ist schon irgendwie ziemlich hanebüchen. Chemisch gesehen kann man das machen, aber das will keiner bezahlen. Und auch das, was abbaubar heißt, muss nicht abbaubar im Meerwasser sein. Es wird abbaubar in der industriellen Kompostierungsanlage bei 70 Grad, wenn da die richtigen Mikroben da drin sind. Baut auch vielleicht nicht in der Kläranlage ab, wenn es irgendwie ein Abrieb vom Stoff oder so ist. Also abbaubar gibt es eigentlich nichts Sinnvolles bislang. Das ist das, was wir gerade beforschen, was wir machen. Und da muss man der Industrie auch irgendwie klingen. Die Plastikhersteller wollen das auch nicht haben. Die haben ihren Prozess, 70 Jahre läuft jetzt Polyethylen durch meine Anlagen durch, teilweise 6 Tonnen pro Minute. Und das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Das hätten wir gerne, aber die wollen es nicht. Frau Völker? Ja, ich wollte noch mal dazu sagen, also Sie hatten ja gerade gesagt, Sie haben das in den Niederlanden und noch irgendwo in Läden gesehen. Ne? Nee, ich habe es nicht selbst gesehen. Okay. Ja, aber mir ist es auch aufgefallen, und zwar in vielen Cafés, die sehr auf vegan, also gesunde Ernährung, umweltbewusste Ernährung gesetzt haben, die mittlerweile tatsächlich, selbst wenn man in dem Café gegessen und getrunken hat, Einweggeschirr ausgegeben haben aus bioabbaubarem Plastik. Daneben der Eimer, ja, das Kompostable ist kein Problem. Aber das ist sehr besorgniserregend, weil es eine totale Irreführung ist mit dem Bio. Also es gibt kein Bioplastik oder kein bioabbaubares Plastik, was irgendwie eine bessere Umweltbilanz dann letztendlich als ein konventionelles Plastik. Also dann kann man auch normales Einweggeschirr nehmen, wenn man schon hat. Der Begriff Bioplastik an sich ist oft irreführend. Wenn man nicht weiß, ist es biobasiert und nicht abbaubar oder ist es wirklich bioabbaubar, egal wo es herkommt. Das wird oft durcheinander geworfen, um wahrscheinlich mehr Profit zu machen, nicht einen grünen Aufkleber irgendwo draufkleben. Und gerade das Thema Einweg in Cafés etc., das ist ein sehr, sehr spannendes. Es gab vor 2-3 Jahren eine Studie aus den Niederlanden, die man geprüft hat, wie ökologisch ist denn so ein Einwegbecher, tatsächlich erdölbasiert, aus herkömmlichem Plastik, im Vergleich zu einer Keramiktasse. Man hat in dieser Studie natürlich auch die Produktionskosten von der Keramiktasse mit einbezogen und kam zum Ergebnis, dass die Keramiktasse um ein Vielfaches unterlegen ist und nur dann tatsächlich eine Überlegenheit hat, wenn sie höchstens alle 5 Mal und dann auch nicht mit heißem Wasser gespült wird und schon gar nicht mit Spüli, und sie muss mindestens 5000 Tassen halten und darf nicht zwischendurch runterfallen. Also auch das muss man sich vor Augen halten, und das wäre dann wieder mein Appell: man bringt sich seine eigene Tasse mit, lässt sich darin abfüllen, da habe ich dann selbst die Hand darüber, wie oft ich sie spüle, und bin nur mir selbst gegenüber verantwortlich, wenn ich die alle 10 Mal nur tatsächlich mit heißem Wasser ausspüle, ansonsten nur mit kaltem Wasser und auf meine Tasse aufpasse, dann bin ich auf jeden Fall im grünen Bereich und habe diese Verantwortung dem Café entnommen und bin eigenverantwortlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Einige Fragen vorliegen. Ich würde jetzt eine von den Herren dort hinten nehmen und dann vielleicht einmal mal hier in die Runde gehen und dann gehen wir wieder zu Ihnen. Wenn es recht ist, ja? Ich hatte eigentlich ursprünglich eine Frage für Frau Kuhl gehabt, aber da Sie jetzt schon so häufig gefragt worden sind, dachte ich vielleicht mal die Frage dann auf die linke Seite, also von mir aus auf die linke Seite her gerichtet. Mich würde interessieren, also wenn Sie gerade sagen, das sind 70 Jahre alte oder 70 Jahre lang eingefahrene systemische Bedingungen, die da herrschen. Wie sehen Sie denn da eigentlich einen möglichen Wandel? Also vor allen Dingen einen, der in einem, sagen wir mal, für ein Menschenleben überschaubaren Zeitraum liegt. Muss das eine Top-Down-Geschichte sein? Also muss der Wandel von oben quasi aufoktroyiert sein, auf der EU-Ebene, auf der nationalstaatlichen Ebene? Oder muss das vielleicht dann doch, ich sag mal, der Wandel von unten kommen durch ein eigenverantwortliches Handeln? Können wir beides vorstellen. Wahrscheinlich wird es aber nur als Top-Down funktionieren. Außer wir können ein Material herstellen, was auf einmal viel besser ist, aber sich auf den alten Verfahren umsetzen lässt. Das ist immer das Teure, dass man neue Verfahren entwickeln muss, wenn das alte doch eigentlich funktioniert. Aber gerade das wäre jetzt auch mein Stichwort, vielen Dank, dass wir das nochmal hier diskutieren. Die EU plant ja nun Plastikverbote, Wattestäbchen, Plastikstrohhalme, seltsamerweise auch so Luftballonstangen oder sowas, die scheinen offenbar ein Riesenproblem zu sein. Also helfen solche Verbote oder zum Beispiel in der Ökonomie gibt es ja auch den Ansatz, dass vielleicht gerade wenn man Verbote erwirtschaftet oder erwirkt, dass dann auch die Innovationskraft größer wird sozusagen. Also helfen Verbote oder ist das letztlich, ist die Wirtschaft stärker als die Politik? Die Mengen sind natürlich ziemlich lächerlich, verschwindend gering, aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Und gerade ein Strohhalm, der Name ist ja paradox, ein Strohhalm sollte ja eigentlich ein Stroh sein, aber es ist ja eben Plastikhalm, ist ja doch eines der sinnlosesten Produkte, die es eigentlich gibt. Vielleicht einen Gin Tonic wollen wir daraus trinken, aber für was brauchen wir denn sonst einen Plastikhalm? Eigentlich, die Kinder haben sie jetzt anders. Ja, die mögen das, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Deswegen, das Verbot ist schon eine gute Sache. Auch diese Plastikstäbchen für diese Wattestäbchen, da gibt es ja auch die Papieralternativen. Wenn man die ins Klo wirft, ist es unproblematisch. Die Plastikteilchen kommen halt ganz am Ende wieder raus. Ich finde, man muss, also die EU plant ja, die haben sozusagen eine Umfrage, also eine kleine Erhebung gemacht, wo sie eine Strandsiedlung gemacht haben, wo sie gucken, was liegt an den Stränden, an der Nordsee, an der Ostsee, und haben dann sozusagen die 10 häufigsten Gegenstände genommen und haben gesagt, was machen wir mit denen, die 10 häufigsten Plastikgegenstände. Und da waren halt einmal sanitäre, also wie zum Beispiel Feuchttücher, aber halt Wattestäbchen und aber auch Verpackungsmaterial, Getränkeverpackung etc. an vorderster Stelle. Und dann hat man geguckt, okay, was können wir mit den einzelnen Objekten machen? Und manche haben gesagt, können wir leicht ersetzen und deswegen verbieten, weil es Alternativen gibt. Und die anderen, da machen wir andere Maßnahmen, zum Beispiel, dass der Hersteller mit in die Verantwortung gezogen wird und zum Beispiel herangezogen wird für Kosten zum Einsammeln oder auch zu bewusstseinsbildenden Maßnahmen. Und ich frage mich bei den Verboten, ich bin grundsätzlich zum Beispiel bei Mikroplastik, würde ich sagen, bei primären Mikroplastik. Das könnte man wirklich verbieten, wenn es Alternativen gibt. Das ist eigentlich ein Low-Hanging-Food, wie man immer sagt, etwas, was eigentlich leicht zu ernten ist, ja, und nicht groß umzusetzen, also keine großen Gegenwind geben wird. Und bei den anderen Gegenständen frage ich mich, ja, was wollen sie denn ersetzen? Also natürlich gerät es in die Umwelt, aber für mich wäre das immer die Frage, dass man generell nicht darauf bezieht, nicht Sachen zu ersetzen, sondern wirklich zu gucken, wie kann man zu einer Verringerung kommen. Weil dann hat man halt natürlich anderen Abfall. Der ist vielleicht nicht so persistent, also so langlebig wie Plastik, aber grundsätzlich hat man trotzdem Ressourcenverbrauch und Abfall, der trotzdem in der Umwelt liegt. Deswegen finde ich, da muss man immer gucken, was wird denn ersetzt, wenn man es verbietet. Ja. Da gibt es ein Beispiel aus dem italienischen Handel, da wurden Plastiktüten verboten. Ich weiß nicht, wer in Italien schon im Urlaub war, da hat man an der Kasse dann immer nochmal alles, was eigentlich schon verpackt war, nochmal fünf, so diese kleineren, die man bei uns für Obst und Gemüse, diese Tüten einfach bekommen. Und das war ein Riesenproblem und die haben jetzt komplett auf bioabbaubare Tüten umgestellt, also haben genau das gemacht, haben es mit einem nicht besseren Material ersetzt, statt eigentlich mal zu überlegen, brauche ich das überhaupt. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen... Fühle ich den Advocatus Diaboli immer. Wir reden sozusagen über Plastikmüll und haben ständig den deutschen, allenfalls den europäischen Fokus. Nach meinen Informationen ist 80% des Mülls, den wir auf der Karte gesehen haben, den Sie eben gezeigt haben, kommt aus asiatischen Ländern. Kann man sagen, wir exportieren unseren Müll da auch hin, weiß ich nicht. Aber einfach die Frage, also ist das wirklich ein Problem bei uns? Also auch wenn die EU jetzt etwas verbietet, hilft das dem Ökosystem Ozean sozusagen? Oder ist das einfach Indonesien, Asien, China das sehr viel größere Problem? Ja, ich kann gerne, also das ist halt auch mehrere Ebenen eigentlich. Also es hilft im Grunde schon, wenn wir unseren Konsum oder unsere Produktion da reduzieren, weil wir sind da Weltmeister drin, Plastik zu verbrauchen, Müll zu produzieren. Das tun wir viel mehr als asiatische Länder pro Kopf. Wir exportieren teilweise, das heißt auch der Müll, der in Asien, oder das Plastik, was in Asien irgendwie in die Meere gelangt, ist mit Sicherheit auch aus Europa. Die andere Sache ist natürlich, also das Problem, was wir in Asien sehen, ist, dass viele Länder gar keine funktionierenden Abfallentsorgungssysteme, so wie wir hier haben. Das heißt Entsorgung, sachgerechte Entsorgung heißt da schon im Grunde, dass man sein Müll in den Fluss wirft, der transportiert den Müll weg und dann hat man es zumindest nicht mehr vor der Haustür liegen. Das ist ja auch ein hygienisches Problem, Krankheiten und so weiter, und dann ist es wenigstens weg und dieses Bewusstsein ist da oft nicht da. Und das, was wir da eben auch sehen als Problem, ist genau diese Verantwortung für die Produkte, weil was sind das für Produkte, die da in der Umwelt landen? Das sind die großen Hersteller wie Unilever, Procter & Gamble und so, die kleine Verpackungen produzieren und dort verkaufen für so eine wachsende Konsumgesellschaft. Und das heißt, es sind auch wieder westliche Firmen, die man da eigentlich in die Verantwortung nehmen muss. Also man kann nicht sagen, okay, das ist ein asiatisches Problem, die sind zu doof, ihren Müll richtig zu entsorgen, sondern also man hat da schon global was miteinander zu tun. Und daher ist es auch ein Thema, was uns was angeht. Aber es wird oft so tatsächlich auch an uns hereingetragen. Also dass Urlauber sind ja oft auch Tourismusregionen mittlerweile betroffen. Also die Leute vor Ort spüren das schon auch. Also die wollen auch keinen Müll am Strand haben, weil sie merken, dass weniger Touristen auf ihre Inseln Bali und so weiter kommen. Und was ich aber hier von deutschen Urlaubern höre, ist tatsächlich, naja, die liegen lieber in der Hängematte, als da ihren Müll anständig wegzuräumen. Das ist jetzt schon keine Einzelmeinung. Also ich meine auch nicht zu doof, sondern könnte mir vorstellen, dass die politischen Strukturen da einfach nicht so sind. Also ist das etwas, was zum Beispiel in der Entwicklungspolitik auch schon durchgeschlagen hat, dass man versucht, jetzt dieses Jahr einmal im Libanon gewesen, da lag auch in Flussmündungen haufenweise Plastiktüten halt rum, weil die Regierung sich nicht dafür interessiert, ein funktionierendes Müllsystem aufzubauen. Ich glaube, 3 Milliarden Menschen dagegen in der Welt sind ohne solche eine Infrastruktur. Achtet die Entwicklungspolitik darauf, das zu ändern? Also was man sehen kann, ist, dass einfach das ganze Thema Plastikmüll in den Ozeanen, aber auch Mikroplastik wahnsinnig in Fahrt aufgenommen hat in den letzten Jahren und das auch auf die höchste Agenda quasi so schon geschafft hat, als zum Beispiel G7-Gipfel 2005 auf Schloss Elmau hat man den Aktionsplan gegen Meeresmüll verabschiedet, G20-Treffen in Hamburg hat man das nochmal verfeinert. Also da gibt es erste Anzeichen, dass es dadurch ein politischer Wille herausbildet. Und was wir interessant finden, ist vor allem als Abfall- und Kreislaufwirtschaftsthema geframed. Und als wir 2016 waren wir bei der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und da wollten wir ein Projekt rekuperieren. Und da gab es das Abfallsektorvorhaben. Und die haben gemeint, ja, wir haben gar keine Gelder, wir wissen gar nicht, ob das hier noch weitergeht. Und inzwischen, das heißt, das Abfallthema war generell einfach ein Thema, was nicht wirklich groß beachtet worden war oder nicht mehr. Es war sozusagen andere Schauplätze, wo es halt viel dringender Klimawandel, Biodiversitätsverlust, da war einfach auch viel. Und inzwischen sieht man, okay, das hat auch was mit der Natur vielleicht, Biodiversitätsverlust, Meeresmüll, wenn es um Meeresschutzgebiete geht. Und inzwischen ist es jetzt auch bei GMZ gibt es einen Meeresschutzplan und Aktionspläne jetzt, was damit zu tun hat. Und es ist ein Thema, was jetzt, wie gesagt, Fahrt aufgenommen hat und da wird jetzt in Zukunft auch Geld reingesteckt werden. Und die GIZ ist da jetzt auch, die haben jetzt auf jeden Fall vor, da jetzt, natürlich kann man das nicht in 2 Jahren da jetzt alles neu erfinden, aber da wird jetzt mehr Geld reingesteckt. Und was getan wird, ist vor allem in laufenden Projekte. Was gibt es sowieso schon Projekte über der Welt, auf der Welt? Zu gucken, wie können wir da dieses Meeresmüll-Abfallthema reinbringen als zusätzliche Komponente. Wie können wir das sozusagen, dieses Thema so Mainstream in die bisherigen Projekte, das wird auch getan. Jetzt nochmal in Richtung Publikum. Sie haben notiert, die Damen hier vorne. Ja. Mich würde interessieren, ist es hier in Deutschland sinnvoll und ethisch vertretbar, den Plastikmüll eben zu trennen und nicht alles in die Restmülltonne zu schmeißen? Ist es sinnvoll, diesen Plastikmüll zu trennen? Also wenn man so hört, wo der landet, und ich habe über die Osterzeit kam eine Reportage in Arte eben über Plastik, ja, und also da braucht es viel Kraft, diese Reportage zu Ende anzugucken. Ja. Und ich habe jetzt angefangen, alles in die Restmülltonne zu schmeißen, weil ich mir sage, die Deutschen hier sollen sich selber überlegen, wie sie mit diesem Müll umgehen und den hier entsorgen und nicht nach China schippern, ja? Oder auf dem Meer verlieren oder ja, so in die Richtung. Also ist es sinnvoll und ethisch vertretbar, hier in Deutschland den Plastikmüll zu trennen? Das ist natürlich schon ein grundsätzliches Problem, dass man aus diesem Material hier auch Geld machen kann. Wenn wir das wegwerfen und das nach Asien verschiffen, macht da jemand Geld mit. Das ist eine grenzwertige Sache. Man kann sagen, aus chemischer Sicht ist der Restmüll völlig in Ordnung, weil das Material brennt genauso gut wie Erdöl. Ich habe nur die Produktionsenergie und den Transport und wenn ich es verwende, Verluste, aber wenn ich es am Ende verbrenne, brennt es genauso gut wie Erdöl. Früher nannte man es auch schnittfestes Erdöl. Deswegen kann man schon sagen, das ist eigentlich eine gute Sache. Man kann sich die generelle Frage stellen, ist Recycling sinnvoll? Also gerade von diesen PET-Flaschen hier, die kann man nicht so häufig recyceln, man muss immer 20-30% frisches Material zugeben, weil wir hier, das sind lange Moleküle und ein großer Teil warum Plastik überhaupt funktioniert, ist, weil wie gekochte Spaghetti funktioniert. Die verhaken sich, diese Moleküle, und dann geben sie mir die Festigkeit. Und wenn ich recycle, zerschneide ich das Material und ich mache diese Moleküle irgendwann kaputt. Deswegen muss ich immer neues Material dazugeben. Deswegen kann man sich fragen, ist Plastikrecycling überhaupt sinnvoll? Wenn ich an Metallrecycling denke, was anderes. Metall ist völlig anderes Material. Das, finde ich, macht auch physikalisch und chemisch mehr Sinn. Bei Kunststoffen, bei Polymeren ist eigentlich Verbrennung das Beste. Also ist meine spontane Reaktion gar nicht so abwegig. Ja. Okay, aber da könnte ich also, im Moment. Das ist immer unsere Diskussion, wenn der Chemiker spricht und was anderes sagt. Aber vom energetischen Output muss man sagen, also gerade Polyethylen, Plastiktüten, wenn die verbrannt werden, ist es wie wenn ich Erdöl verbrenne. Aber ist es sinnvoll, Erdöl? Ja, gut. Das ist eine ganz andere Frage. Solange wir aber noch von unserem Erdöl Autos befahren und glaube ich 4% etwa des Erdölaufkommens gehen nachher in Kunststoffe rein, ist die Frage eine andere. Besser wäre es, das gar nicht zu haben, wenn wir alles biobasiert hätten und dann im Recycling hätten, das meinetwegen auch wieder verbrennen oder kompostieren. Aber da sind wir weit entfernt von, leider. Entschuldigung. Lass noch mal hier eine Lanze brechen für andere Dinge. Ich wollte mal die Lanze fürs Recycling brechen, weil wir haben ja schließlich das System, und wo auch was recycelt wird, auch wenn es vielleicht eher ein Downcycling in dem Sinne ist, dass ja aus so einer Flasche, oder die hier. Der auch nach dem vierten Mal. Ja, kann man schon 20 Mal. Ja, vielleicht sind wir bei 20 Mal. 20 Mal, bei Glasflaschen 60 Mal oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall, diese Flasche wird ja nicht mehr zu einer Flasche verarbeitet, sondern zu einem anderen Produkt, zum Beispiel Gartenmöbel oder Blumentöpfe oder gerne auch immer Fließpulli. Also sozusagen, wir haben jetzt nicht hier, dass man aus einer Flasche dasselbe Produkt herstellt, also Recycling in dem Sinne, dass man wirklich das wieder hat, genau dasselbe Produkt hat, das gibt es jetzt nicht, außer man tut vielleicht Gartenbänke recyceln. Aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass, Sie haben es ja gerade angesprochen, viel wurde nach China exportiert und das wird jetzt wurde ja verboten und soll jetzt sozusagen dann unterbunden werden und das ist meiner Meinung nach auch eine Chance für die Recyclingindustrie in Deutschland, weil oft Recycler auch gesagt haben, uns fehlt halt ein bisschen was, wir müssen auch sehr weit von weit weg die Materialien und den Müll ankarren. Und ich sehe da auch eine Chance drin, dass wir die Recyclingstrukturen und die Recyclingindustrie, wie sie ist, in Deutschland auch dadurch vielleicht einen neuen Schwung reinbekommt und umgebaut werden kann. Also dazu nochmal ganz kurz, natürlich Recycling, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist physikalisches Recycling. Kleinschreddern und neu in eine Form bringen. Es gibt auch einen anderen Ansatz, den ich sehr spannend finde, das ist chemisches Recycling, dass man wirklich das Material chemisch zerlegt in kleinere Moleküle, die wieder neu aufgebaut werden können. Dann hat man keinen Qualitätsverlust. Dafür müssen halt neue Methoden entwickelt werden. Da gibt es ein paar Beispiele, die jetzt in der Akademie gemacht werden. Industriell gibt es das noch nicht. Was ganz spannend ist, also genau das, was Sie beschreiben, habe ich jetzt in den letzten Wochen beobachtet. Also es ist ja erst wenige Wochen her, dass China gesagt hat, sie nehmen unseren Müll nicht mehr. Und gleichzeitig kam noch ein neues Verpackungsgesetz, was zumindest ein bisschen ambitionierter ist wie das vorher. Und plötzlich stehen tatsächlich Verpackungsunternehmen bei uns vor der Tür und wollen uns erklären, warum gerade ihre Verpackung, ihr Verpackungsmaterial besser ist als andere. Manches ist Marketing und das haben die schon die ganze Zeit so gehabt. Es waren aber auch interessante Materialien dabei, die tatsächlich besser recyclingfähig sind, neue Entwicklungen, die trotzdem das Produkt gut schützen, weil das ist häufig auch so ein Spagat, einen guten Produktschutz und trotzdem eine gute Recyclingfähigkeit hinzubekommen. Also da habe ich wirklich unmittelbar gemerkt, dass es was bringen kann, dass da so ein gewisser politischer Druck auch entsteht. Ich habe noch eine Frage, ob der da reden aus der letzten Reihe. Ja, ich habe eine Frage zum Thema zwei Stunden zurück. Da hatten wir schon mal die Diskussion mit dem Lotus, dass man sozusagen von Töpfchen auf Töpfchen kommt, wenn man versucht, Plastik zu vermeiden und sich dann aber überlegt, ja, die Herstellung der Papiertüte hat einen viel größeren ökologischen Impact, weil viel mehr Ressourcen verbraucht werden, viel mehr Energie verbraucht wird oder viel mehr CO2 gedruckt wird oder so. Ist es Ihnen dann so ergangen, dass Sie beim Verzicht auf Plastik als erste Stufe dann sozusagen immer gemerkt haben, oh, ich muss, wenn ich A sage, auch B sagen und jetzt sozusagen komplett auf Verpackung verzichten und so wie das Beispiel mit dieser Tasse im Café, ist es tatsächlich so, dass man, wenn man versucht, auf Plastik zu verzichten, ganz, ganz schnell darauf kommt, dass es ökologisch gar keinen Sinn macht, auf Plastik zu verzichten und dann etwas ganz anderes machen muss, genauso ähnlich wie die Dame in der ersten Reihe gesagt hat, ja, Plastik zu recyceln, ups, die macht gar keinen Sinn, ich muss etwas anderes machen, entweder Plastik vermeiden oder überhaupt Verpackung vermeiden, das ist der nächste Schritt. Und so eine angegliederte Frage wäre, gibt es Untersuchungen, jetzt auch an den Chemiker oder an die Biologen, gibt es Untersuchungen dazu, zu bestimmten Segmenten, welche Verpackung denn tatsächlich ökologisch beste wäre, und zwar diese beiden Aspekte einbeziehen. Einmal, ja, dass es so schrecklich, weil es so ewig in der Umwelt bleibt und was auch da für Folgen daraus entstehen, aber andere Materialien sind vielleicht schrecklicher, weil sie in der, was weiß ich, Ressourcenvertragung, CO2 in der Umwelt und das mal immer einzuführen. Ich fühle mich als Kunde nicht in der Lage, das zu leisten. Also wir haben es halbwegs koordiniert, wie wir jetzt die Fragen antworten. Zunächst mal die Grundfrage, kommt man so von Pontius zu Pilatus? Und ja, das tut man tatsächlich. Also als ich angefangen hatte, auf Plastikmüll zu reduzieren, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist die Alternative? Und das Naheliegende war ganz klar, klar, nehme ich doch Papier. Ist doch überall hier so ein grüner Aufdruck drauf. Das muss doch ganz ökologisch sein. Und dann versucht man eben jene Studien, von denen gleich berichtet wird, zu finden und kommt zum Ergebnis, oh, das ist ja gar nicht ökologischer, ja, weil wesentlich wasserintensiver, weil wesentlich energieintensiver, weil so eine Papiertüte auch eine ganz andere Stärke haben muss, um überhaupt dieselbe Tragkraft zu haben wie eine Plastiktüte. Und am Ende dieses Gedankenweges kann meines Erachtens nur eins stehen, ich muss versuchen, Müll so weit zu reduzieren wie möglich. Nicht nur den Plastikmüll, sondern Müll im Allgemeinen. Und ganz oben, wenn man dann das Krönchen, und zwar nicht das von Burger King, sondern ein richtiges aufhat, dann ist man vielleicht bei diesem Zero Waste. Man hat gar keinen Müll mehr zu Hause oder ein so überschaubares Aufkommen an Müll, dass man es vernachlässigen kann. Ich glaube, das muss der Weg sein. Zu den Alternativen. Also wenn man über Ökobilanzen redet, geht es ja eigentlich darum, welche Verpackung ist jetzt die beste. Da kann ich Andreas nur zustimmen. Also dieses berühmte Beispiel Papier, was überall angepriesen wird, ist halt nicht so gut. Man kann aber im Grunde schon, also man kann im Grunde sagen, wenn man es jetzt mal so über einen Kamm schert, Plastik ist noch die beste Verpackung. Jetzt kann man aber nochmal zwischen verschiedenen Plastiksorten unterscheiden. Und da geht es auch um einen gesundheitlichen Aspekt, also nicht Plastik in der Umwelt und dann vielleicht über einen Fisch wieder auf unserem Teller, dieser Umweg, sondern tatsächlich so eine Plastikflasche, die ist auch nicht nur aus dem Polymer gemacht, sondern auch aus verschiedenen Zusatzstoffen wie Weichmachern beispielsweise, die dann auch unter Umständen in das Produkt übertreten können, die man dann zu sich nimmt, jetzt keine akuten toxischen Auswirkungen auf einen haben, aber eventuell chronische über den ganzen Dauer eines Lebens. Und PVC ist zum Beispiel so ein Plastik, das ist jetzt im Lebensmittelbereich, wird es auch gar nicht mehr verwendet. Das ist ein Plastik, wo sehr viele Weichmacher, so bis zu 40% tatsächlich besteht dieser Kunststoff aus Zusatzstoffen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja? Also das ist normalerweise ein völlig unbrauchbares Pulver. Ja. Man muss extrem viel Weichmacher reintun, dass es überhaupt eine Folie macht. Genau, und da würde ich jetzt mal sagen, das wäre so ein Plastik, eins von den schlechteren, wo man eben auch ganz viele andere Chemikalien noch verwenden muss. Und bei Verpackungen wäre zum Beispiel eine Idee, Recycling hin oder her, aber zum Beispiel nicht Verpackungen zu machen, die direkt aus 7 Schichten unterschiedlicher Polymere bestehen, sondern einfacher sind, nicht so viele Farbstoffe enthalten, nicht so viele Zusatzstoffe, um die dann eventuell dann doch recyceln zu können, zumindest so ein paar Mal. Wenn man diese Verbund, also das gibt es ganz häufig, diese Verbundverpackungen hat, dann hat man wirklich ein Gemisch von ganz vielen unterschiedlichen Plastiksorten, das man nicht mehr gut verwenden kann. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Weg. Und dann geht es eigentlich nicht um die Alternativen, sondern, also es geht eigentlich nicht um das Material, sondern es geht um den Lebensstil, den wir haben. Und da müssen wir überlegen, wie wir da wegkommen von so vielen Materialien, die wir verwenden. Und wenn wir eins brauchen, dann ist Plastik schon ganz gut. Das können wir noch verbessern, also man kann es immer noch besser machen. Und dann hat man da auch geringere Umweltauswirkungen, aber an und für sich, jetzt so breit gesprochen, ist es schon so das Beste. Aber also ganz kurz also ein Beispiel, was mich bei meiner Mutter immer wieder beschäftigt. Ich nehme dann den Joghurt im Pfandglas. Nur mal ganz kurz, ist es besser oder nicht? Es muss entspült werden, industriell. Also alle Daten, die wir dazu gefunden haben, es ist ein bisschen schwierig, zu Joghurt was zu finden, aber man kann wir übertragen dann auch mal eine Studie von Milch auf Joghurt, wenn wir nichts Besseres haben, bevor wir irgendwie eine Doktorarbeit ansetzen, die dann in 4 Jahren fertig wäre. Und da ist es kommt ziemlich aufs Gleiche raus. Es kommt sehr stark darauf an, wie weit die Filiale weg ist von unserer Molkerei, die den Joghurt herstellt. Man sagt immer so, bei 200 Kilometer ist es bis 200 Kilometer ungefähr ist die Pfandglaslösung noch besser und dann fängt es an zu kippen. ganz kurz noch, hier einfach mal einen Einwurf, einfach mal Joghurt selbst machen. Das ist auch, haben bestimmt viele Leute schon mal gemacht, aber das ist natürlich wieder so ein Weg ohne Müll und man weiß, was drin ist. Es sind keine Produktionsprozesse, die ich mit verursache. Es ist ein ganz wieder energetischer Prozess und macht Spaß, wenn es dann gelungen ist, das eigene Produkt einfach mal morgens zum Frühstück da zu haben. Ja, da hinten glaube ich noch. Sie? Ja, okay. Ja. Okay, dann wollen wir kurz den Bogen schlagen. Als ich Teenie war, wurde das duale System eingeführt. Jetzt bin ich mit 40 aufgewacht und denke, das ist alles noch viel schlimmer geworden. Ich möchte die Diskussion von vorhin ja mal ein bisschen nochmal aufgreifen. In Asien landet viel Müll im Meer. So, führen wir die Technik, die wir haben, das ist nämlich die Müllverbrennung ein, wird es denn wirklich besser? Wir werfen nämlich auch bei uns alle möglichen Einmalprodukte samt. Viele werfen ihr Mobiltelefon rein, wo wir 50 chemische Elemente haben, die nach 2 Jahren Gebrauch einfach weggeworfen werden. Ist ad absurdum. Und das, ich möchte darauf hinaus, was eben schon so angeklungen sind. Wir reden immer von Recycling. Was machen wir hinten aus dem Müllberg? Was picken wir raus? Wir müssen vorne anfangen beim Produktdesign. Da muss ein ganz, ganz starker Fokus drauf gelegt werden. Weil das klang jetzt schon an. Welche Kunststoffe nehmen wir? Wie ist die Verwendung? Und super Beispiel, Hassia und Elisabethen. Hassia wird vielleicht 30 Mal verwendet. Das ist ein super Anwendungsszenario. Und am Schluss nimmt der Pfand, es sind ja so Pfandkästen auch, nimmt der Hersteller es zurück. Und dann kann er sagen, okay, ich verwerte es energetisch. Dann ist die Flasche aber 30 Mal verwendet worden. Und nicht wie Elisabethen, die dann vielleicht noch einmal verbrannt wird. Am besten nur als Brennwert für Babywindeln und sonstigen Schrott in der Müllverbrennung. Habe ich jetzt als Appell verstanden und ist angekommen. Vielen Dank. Der Herr an der Amerika. Warum ist das denn jetzt so irgendwie Leben für Sie Verzicht? Also müssen Sie, finden Sie für alles, was Sie gerne konsumieren würden, eine Alternative nach Ihrem Ansatz? Ja. Oder nehmen Sie das? Also Suffizienz? Verstehe die Frage. Ja, Suffizienz ist ganz oben. Rückbau zum Notwendigen hin, aber ohne daran die Freude zu verlieren. Und das ist der Kern. Und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, tatsächlich nur einmal im Monat was zu ändern. Weil wenn all die Sachen, die ich bereits im ersten Monat im Kopf hätte, im ersten Monat zur Anwendung gekommen wären, hätte ich wahrscheinlich im zweiten Monat einen Frusteinkauf mit lauter plastikverpackten Kleinstverpackungen gemacht. Insofern ja, Rückbau. Vieles, was ich früher gegessen habe, darauf verzichte ich heute und zwar bewusst und ich verzichte auch gerne darauf. Und man lernt einfach, die Freude an einem organisierten Leben wieder zu schätzen. Einfach zu wissen, wenn ich heute Abend Lust auf irgendwas ganz Besonderes habe, dass da ein Prozess dahinter steht, der mich dann, weil ich es eben selbst machen muss, erst zu diesem Genuss führt. Also es ist eine ganz andere Wertschätzung dem Produkt gegenüber, weil ich selbst machen muss. Und der zweite Punkt ist, ja, ich habe meine Ernährung auf das reduziert, was ich brauche, aber da steckt trotzdem sehr, sehr viel Genuss und sehr, sehr viel Lebensfreude dahinter oder darin, weil man sich plötzlich sehr, sehr stark Gedanken darüber machen muss, wie man die wenigen Zutaten, die man zu Hause sich selbst nur zur Verfügung stellt, zu einem etwas immer anderen und abwechslungsreichen und schmackhaften macht. Aber es funktioniert. Also ich grinse. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass man sich Gedanken machen muss und es ist leider nicht ganz und so viele tun. Für dieses Stichwort bin ich sehr, sehr dankbar, weil dann schließt sich der Kreis wieder zu der Frage, die wir eingangs hatten. Woher soll denn die Bewegung kommen? Ist das ein politischer Prozess, ein von der Industrie getragener Prozess oder ein aus der Bevölkerung getragener Prozess? Ich glaube, dass alle drei Prozesse natürlich zusammenarbeiten müssen, aber es ist nicht nur ein umweltpolitisches, es ist vor allen Dingen ein kulturpolitisches Thema. Wir müssen sehr, sehr viel früher ansetzen. Wir haben Kinder, die im Kindergarten schon mit Fruchtzwergen groß werden, die in der Schule dann ihr Sandwich als Convenience Food bereits geschmiert mitbekommen. Die lassen wir in eine Konsumgesellschaft, auf die sie eigentlich nicht so richtig vorbereitet sind, weil keiner drüber nachdenkt. Wir müssten bereits im Kindergarten, spätestens in der Schule, und zwar nicht nur im Rahmen einer Projektwoche, die in der 9. Klasse irgendwann mal durchgeführt wird, sondern das müsste eine Kernaufgabe unseres Schulsystems werden, ökologische Lebensführung als Schulfach einzuführen, damit wir am Ende der Ausbildung Leute haben, die nicht nur in der Lage sind, Versicherungsverträge auszufüllen, sondern auch in der Lage sind, ökologisch zu leben. Weil ich als Wirtschaftsjournalist auch die Erfahrung gemacht habe, dass die Schule auch Leute entlässt, die nicht Versicherungsverträge haben. nicht wissen, was Aktien sind. Sie hat noch eine Frage. Genau, also wir haben ja, bis jetzt immer nur über Verpackung gesprochen und wir haben ja bis jetzt immer nur über Verpackung gesprochen, was ich gehört habe, was auch noch ein ganz großer Punkt ist, ist Reifenabrieb. Dass sowas halt auch alles in die Meere gelangt, in die Umwelt gelangt, was ja von den ganzen Transportketten dann auch natürlich mit Verpackungen und Recycling und was auch immer alles zusammenhängt. Können Sie dazu was sagen? Also Reifenabrieb wird zu diesem großen Komplex Mikroplastik gezählt quasi, und da fallen auch noch andere Sachen rein, wie tatsächlich so Fasern von Textilien und eben diese Partikel, die in Kosmetikprodukten drin sind, unter Mikroplastik fallen, aber auch die Pellets zum Beispiel oder das PVC, dieses Pulver, ne, was man am Anfang hat bei der Produktion, was in die Umwelt gelangen kann. Also es ist ein Thema, was in der Forschung gerade sehr stark bearbeitet wird. Also ich weiß, dass in Deutschland da einige Studien gerade zu laufen, wie man da einen Eintrag vermeiden kann, wie viel es überhaupt ist. Was so der Fall ist, ist nicht, wenn man das jetzt als eigenen Anteil nimmt, nicht so besonders viel. Also es ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz, genauso wie diese kleinen Partikel aus den Kosmetikprodukten. Das macht im einstelligen Prozentbereich etwas aus. Also es ist tatsächlich so, wir reden über Verpackung, weil der meiste Plastik, also wir leben und hinterlassen einen Fußabdruck. Ja? Und der Reifenabrieb und der Verkehr, die Mobilität ist ein anderes Thema. Da können wir uns natürlich über nachhaltige Mobilität auch nochmal unterhalten. Man sieht einfach, dass man in verschiedene Lebensbereiche reinkommt. Und wir haben uns jetzt im Grunde ein bisschen auf Verpackungen eingeschossen, weil das einfach das ist, was man am meisten, oder der größte Müllanteil im Grunde ist und auch das, was man am meisten in der Umwelt findet. Also auch das Mikroplastik besteht zu ganz großen Prozentteil, 80% aus zerfallenen Verpackungen, Tüten und solchen Dingen. Und darum ist das auch so der Punkt, wo man am ehesten, oder wo wir jetzt so unseren Fokus drauf legen. Die anderen Sachen werden trotzdem behandelt, sind aber tatsächlich so prioritär, würde ich jetzt mal sagen. Wo es ja ganz spannende Geschichten zu gibt. Also zum Beispiel die ganzen Gore-Tex-Jacken zum Wandern, wenn man Bergwege hochgeht. Mhm. Man findet genau den Abrieb von diesen Materialien. Und das sind extrem persistente Polymere. Mhm. Die bleiben da hunderte Jahre. Mhm. Hat eine Frage aus der zweiten Reihe. Genau zu dem Thema habe ich auch eine Frage. Und zwar wurde entwickelt so ein Sack, in das man die Faserklamotten stecken soll, wenn man, um sie zu waschen. Ist das sinnvoll? Ja, also man kann dann, also ist es so, dass die Klamotten, manche, also die tatsächlich, die nicht so hochwertig produziert sind, das kann man so ein bisschen pauschalisieren, die verlieren mehr Fasern, das sind aber nicht alle. Und dann ist es meistens auch so, dass sie dann irgendwann auch so ein bisschen also es werden immer weniger. Man kann es machen, das ist jetzt nicht schlecht, aber ich würde jetzt sagen, also so der riesengroße Umweltnutzen, den hat man jetzt nicht direkt davon, weil es wirklich ein sehr geringer Anteil ist. Und also diese Fasern aus den Klamotten sind tatsächlich, auch wenn sie in die Kläranlage kommen, zu einem sehr großen Anteil auch in der Kläranlage tatsächlich verbleiben. Ne? Also das meiste geht gar nicht in die Umwelt. Also es funktioniert auch schon, die Abwasseraufbereitung. Also sie können das machen, aber sie werden damit nicht die Welt retten. Nein. Genau, also ich glaube, der bewusste Konsum und Verzicht auf Plastikverpackungen, da leisten die einen viel größeren Anteil. Oder wenn sie es nicht wegwerfen in die Umwelt. Genau. Eine Frage, Sie nochmal, Sie haben noch eine Frage? Ja, ich kann sie. Ich müsste noch mal zurückspringen zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Ich habe jetzt so das Gefühl, wir haben auch mehrfach jetzt gehört, ich habe früher dieses Produkt konsumiert und dann bin ich dazu übergegangen, jetzt ein anderes Produkt zu konsumieren. Dann habe ich aber gelesen, dass es ja noch viel schlechter für die Umwelt ist. Und jetzt heißt ja aber der Titel eigentlich der Veranstaltung Leben mit Plastik, bitte helfen Sie mir gerade nochmal. Plastikzeitalter? Genau, Leben im Plastikzeitalter. Ja. Genau, also es geht ja eigentlich um Plastik und Plastikvermeidung, das haben wir gehört. Jetzt würde ich mich nochmal, also meine Frage, die ich an Sie alle auf dem Podium richte, ist eigentlich, vergleichen wir nicht Äpfel mit Birnen und hilft uns das auch in der Lösung dieser Probleme, zum einen also der wissenschaftlichen Betrachtung oder auch uns in unserem Alltag, wenn wir halt sozusagen diese Problematik nicht also immer versuchen, holistisch zu betrachten und das Bestmögliche herauszuholen, sozusagen auf einen CO2-Fußabdruck, auf das, was ich an Plastik erzeuge. Am besten noch, also ich werfe jetzt mal alles, was mir einfällt, in den Raum Mobilität, Konsum im weitesten Sinne irgendwie. Ist das sozusagen nicht zu viel verlangt, also Rom quasi in einer Nacht zu erbauen, anstatt sich erstmal wirklich auf ein Thema zu konzentrieren? Das wäre in dem Fall Plastik zu vermeiden, also dass es auch einfacher zu kommunizieren wird? Ich würde was sagen, also Sie arbeiten ja beim Klimabündnis. Wir kennen uns ja jetzt. Genau. Genau, und ich glaube, also klar, wenn man so spricht, sagt man, ja, wir wollen Plastik vermeiden und oh Gott, wir müssen unser ganzes Leben ändern, ist natürlich nichts getan. Darum haben wir jetzt hier zum Beispiel auch gesagt, eigentlich würden wir gerne über Lebensmittelverpackungen sprechen, darum auch hier zum Beispiel Andreas Arnold und Frau Kuhl von Alnatura, wo man eben genau über diese Themen sprechen kann. Aber wenn solche Themen wie Mobilität und so weiter müssen ja auch angegangen werden. Werden angegangen. Also die Städte ersticken ja auch im Verkehr. Und wenn man da tatsächlich zu besseren Konzepten kommt oder auch in anderen Lebensbereichen, ist meine Meinung, hat man automatisch auch weniger Müll und weniger Plastik, wenn man die überdenkt. Von daher finde ich es schon gut, diese Ansätze weiter zu verfolgen. Da muss man gar nicht speziell nochmal auf Plastik gehen, sondern da kann man sich auch anders drüber unterhalten. Und klar, Plastik vermeiden. Und da geht es um Einwegplastik. Also das ist das Einfachste. Sonst ist Plastik gut und wir leben im Plastikzeitalter. Wir werden nicht ohne auskommen. Und also ich meine, der Tisch hier ist aus Kunststoff und ein Teil unserer Klamotten und hier der Computer und so weiter. Ja? Also das sind aber Produkte, die ich so lange verwende. Gut, wir haben jetzt über die Handys gesprochen, ist auch wieder so eine Frage, ne? Aber das wäre ein anderer Bereich. Aber dieser erste Schritt zu schauen, wo kann ich, und das ist total einfach, schon geringe Mengen, ich habe ja jetzt von Alnatura gehört, wie viele Tonnen waren das nur durch diesen Deckel dann eingespart? Mindestens 6, also das sind alte Zahlen, es wird wahrscheinlich mehr werden. Ja, und das ist ja schon ein Schritt, wenn man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt die Äpfel halt nicht mehr in den Plastikbeutel, ich lege die so aufs Band und tue sie dann halt in meinem Rucksack, dann liegt einer oben und einer unten, aber letztendlich ist es egal. Ja? Also das sind schon Schritte, die total viel bringen, wenn man es dann eben auf die Menge rechnet. Eine Frage, Entschuldigung, wenn ich das nochmal mache, noch eine Frage zu bleiben, gemacht, weil wir dann häufig sagen, okay, jetzt sind 6 Tonnen Plastik vermieden, aber dafür setzen wir jetzt Glas ein. Das wiederum benötigt ganz viel Benzin, damit wir die CO2 freisetzen. Tun wir uns damit und vor allem auch, sage ich mal, in der Kommunikation, eben diesen Anspruch zu haben, dass wir man muss eigentlich sagen, Einwegprodukte. Es geht um Einwegprodukte. Ja, und da ist ganz egal, welche Materialien das sind. Letztendlich. Ne? Also darum müsste man dann wieder auf den Lebensstil und dann ist es wieder schwieriger zu kommunizieren. Weil wenn man sagt, man verzichtet auf Einwegverpackungen, egal ob sie aus Plastik oder aus Papier sind oder auch aus dem Wegwerfglas, ist es schon mal vielleicht ein einfacher zu kommunizieren und ein Schritt, der was bringt. Haben Sie das Problem in der Praxis, Frau Kuhl, dass Kunden sozusagen zum Glas greifen, obwohl es teurer ist in der Herstellung als der Tetrapack? Tatsächlich, ja. Also wir versuchen das so holistisch, wie Sie das gesagt haben. Also wir versuchen uns, wo immer wir eine Ökobilanz finden, zu einer Ökobilanz zu orientieren, die das eben umfassend anschaut. Und wir haben das auch mal als Experiment gemacht. Und zwar gibt es eine sehr umfassende Ökobilanz zum Thema Konserven. Und da wurden Glas, Dose, Becher und dann gibt es mittlerweile so Beutel, so Standbodenbeutel, wo man auch Soßen und sowas abgefüllt bekommt und eben Tetrapack oder ähnliche Verbundkarton. Und dieser Verbundkarton hat halt mit Abstand am besten abgeschnitten und zwar in allen Umweltkategorien. Das war die einzige Ökobilanz, die ich bis jetzt gesehen habe, wo wirklich alle Kategorien besser waren, sonst muss man immer abwägen, dann wird es schon wieder komplizierter. Und dann haben wir uns entschieden, wir hatten auch einen Hersteller, der Tomatensauce darin abfüllen kann. Und wir haben jetzt tatsächlich, das ist ein lustiges Experiment, wir haben eine Tomatensauce-Basilikum im Glas und Verbundkarton nebeneinander im Regal stehen. Haben das auch kommunikativ so weit wie möglich begleitet. Das Glas hat übrigens mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten in dieser Studie. Also 80% mehr Transportintensität und ich glaube mindestens 60% mehr Klimawandelrelevanz. Und trotzdem kommt uns halt von den Kunden entgegen, macht mehr im Glas, macht bitte auch den Sojatrink im Glas, nicht nur die Milch. Und das, also das wäre ja wieder das gleiche Beispiel, Verbundkarton und Glas. Solange es kein Mehrweg ist es eine dramatische Verschlechterung. Und unser Produktmanagement sagt mir aber, ja, das Ding verkauft sich schlecht. Also wir lassen es noch im Sortiment, aber es verkauft sich viel, viel schlechter. Es ist halt super schwierig, an die Information kommt natürlich als Verbraucher nicht. Ich würde mir wünschen, dass Institute sowas auch noch breiter streuen, auch in Häppchen, die man gut verdauen kann sozusagen irgendwie. Das ist, womit jetzt sich auch nicht ständig, also nicht jeder möchte sich ständig mit seinem Einkauf beschäftigen. Natürlich auch mit. Ja, weil ich meine, sie machen das ja auch für andere, dann hat es einen ganz anderen Sinn, aber ich würde es nie erwarten von jedem Kunden, dass er sich über den ganzen Lebenszyklus immer Gedanken macht. Das wäre schön, aber... Ja, sag mal. Da hätte ich eine Bitte, aber ja. An einer Tour, also ich kaufe es mir viel bei Ihnen ein. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit den Produkten, aber da hätte ich schon eine Bitte auch an so Bio-Supermärkte, dass sie genau diese Aufklärung auch ein Stück weit, ob es ein Aufsteller ist, ja. Im Eingang, da gibt es Leute, die verteilen Schnäppchen teilweise, oder es gibt Wurst und es gibt alles irgendwie mal auf ein Häppchen. Dass man einfach sowas auch mal darstellt. Ja. Weil es gibt unheimlich viele Leute, die sind interessiert, das wir gehen zu ihnen Supermarkt und wissen es aber gar nicht. Und es gibt gerade so vegetarische Aufstriche oder sowas bei ihnen eigentlich nur im Glas. Ja. So, und das ist halt schade. Ja. Und da, glaube ich, sind sie schon in der Verantwortung. Und da kann jetzt kein Institut was machen, weil wir kommen jeden Tag zu ihnen im Supermarkt. Und da können wir die Informationen aufnehmen und wir können jeden Tag die Artikel irgendwie in der wissenschaftlichen Presse lesen. Deswegen wäre das schon eine Bitte an Sie. Wir nehmen noch zwei Fragen, die dann mal der ersten Reihe und gleich nehmen. Ja, ich würde da absolut zustimmen. Ich bin von Gramm genau unverpackt, Lieferservice in Frankfurt, also ohne Plastikverpackung. Und es ist einfach so, dass ein normaler Mensch diese Komplexität von Ökobilanzen überhaupt nicht überblicken kann. Und dass ich, wenn ich einen normal stressigen Alltag habe mit einem Job oder mit Familie oder allem zusammen, ich kann es ja gar nicht überblicken und ich kann nicht jeden Tag diese Entscheidung treffen. Und ich, also klar, ich kann es vom Grundgedanken darauf achten, dass ich nicht so verschwenderisch bin, nicht so viel Einwegverpackung benutze, aber diese anderen Sachen, die gehen halt auf eine andere Ebene, wo, glaube ich, Politik und Handel das andere Rädchen drehen können. Und also man kann nicht immer nur sagen, die Verbraucher wollen ja Plastik, also wenn jetzt das, oder wollen ja Einweg, weil es so bequem ist, aber es ist ja meistens so, dass dann nicht das gleiche Produkt in einer besseren Verpackung zum gleichen Preis in der gleichen Qualität daneben steht. Das ist jetzt ein seltenes Beispiel mit der Tomaten. Ja. Das hätte auch eigentlich niemand wissen müssen. Also wenn ich einkaufen gehe, möchte ich einfach einkaufen gehen. Und dann werden die Plastiktüten an der Kasse abgeschafft und gleichzeitig werden aber 20 neue Convenience-Produkte eingeführt. Das ist ja irgendwie eigentlich Verblödung des Verbrauchers. Also und es ist, finde ich, auch okay, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will. Deswegen gibt es ja auch Verbraucherschützer und die sind ja auch gerade in dem Bereich, auch was die Ökotoxikologie angeht, sehr viel unterwegs. Und ja, und dann gibt es halt jetzt auch gerade unser Crowdfunding, das dürft ihr gerne unterstützen. wir wollen nämlich ein Zero Waste Café eröffnen und da soll es gerade um diese Aufklärung gehen, nämlich mit Kindern und auch mit Erwachsenen Workshops zu machen zu Umweltbildungsthemen, zu Ernährung. Und natürlich zu allem, was auch mit selber machen zu tun hat. Vielleicht machst du so einen Workshop bei uns. Also unterstützt uns gerne, wir haben vorne Flyer zu liegen. Die dürft ihr auch abfotografieren, wenn ihr nicht so viel Müll mitnehmen wollt. Die Frage war ein Werbeappell, aber für eine gute Sache. Welche wäre so drei? Genau, also es ist wirklich eine Frage, und zwar auch, wie viel viele Effekte auch hat. Ist Plastik dann, oder dieses ganze Papierglas, jetzt nur schlechter auf die nächsten 25 Jahre oder ist es auch schlechter auf die nächsten 100 Jahre? Oder ist Plastik also dazu vielleicht ein ganz kurzer Denkansatz. Alles, was ich heute unnötig produziere, verbraucht letzten Endes Energie. Ja, Energie, die zum einen folgenden Generationen fehlt. Wir kommen immer näher an Peak Oil, an Peak Gas. Das werden wir voraussichtlich 2030 circa erreicht haben, wenn unsere Produktionskapazitäten hochgerechnet nicht mehr ausreichen, um unseren Bedarf zu decken. Und dann wird das wirtschaftlich sehr, sehr kritisch. Also das Ganze wirkt sehr, sehr stark in die Zukunft. Das nächste Thema ist natürlich, alles, was ich heute verbrenne zur Energiegewinnung, das setzt CO2 frei. Wenn das erdölbasiert war, dann ist das CO2, was aus einer Atmosphäre stammt, wie wir hier zu Dinosaurierszeiten, und wir haben keine Dinosaurier von Herrn Trump mal abgesehen mehr, dann wirkt das auch auf die zukünftigen Generationen. Also insofern kann die Frage eigentlich nur heißen, wie schaffen wir es, das, was wir 2030, wenn wir Pech haben, wenn diese Prognosen, wie sich unser Energiebedarf weiterentwickeln wird, vielleicht haben werden, wie kann ich dem ein bisschen Vorschub leisten oder anders ausgedrückt, wie kann ich denn mein Leben selbst gestalten, möglichst verpackungsfrei, damit wir in der Zukunft eben nicht vor diesen Problemen stehen. Ja, also mein Appell, da sehen wir es wieder, geht ganz klar in die Richtung, keine Verpackungen zu haben, lokal einzukaufen, saisonal einzukaufen, wo es nur möglich ist. Ja, natürlich sind Grenzen gesetzt. Also ich habe es in der Wetterau relativ einfach. Ich verlasse mein Haus, bin auf dem Markt, kann plastikfrei einkaufen, gehe wieder ins Haus, fertig. Das wird hier möglicherweise ein bisschen schwerer. Und auch das lokale Einkaufen ist hier schwerer, aber es ist auch möglich. Und ich denke, das ist die persönliche Verantwortung, die jeder den zukünftigen Generationen schuldet. Das ist möglicherweise Teil des Problems, die der Frage, die Sie angesprochen haben, dass die Schädlichkeit von Plastik dem großen Teil der Bevölkerung möglicherweise nicht bekannt ist. Also das ist aber auch nochmal von mir die Frage. Ist das nur unschön, oder also wenn die Tüten da rumliegen oder sie im Meer schwimmen, oder ist das wirklich eine Gefahr, ist das eine Gesundheitsgefahr, gerade diese kleinteiligen Plastikteilchen, Mikroteile, die zum Peeling genutzt werden, die können dann, weil ich mitgekriegt habe, bei filtrierenden Meerestieren wie Muscheln reinkommen, aber wenn man sie isst, scheidet man sie dann anschließend wieder aus, machen sie was im Körper, also sind sie wirklich gefährlich, oder ist es nur ein, in Anführungszeichen, nur ein unschöner Anblick in der Umwelt? Okay, also auch da ist es schwierig, Plastik ist nicht gleich Plastik und alles, was wir oder Organismen aufnehmen im Körper, hat eine Wirkung. Also man kann nichts aufnehmen ohne eine Wirkung. Wenn man Salz isst, hat das auch irgendwie eine Wirkung. Und man kann tatsächlich auch einen Organismus in der Umwelt letztendlich mit zu viel Salz töten. Also da macht die Dosis das Gift. Und es ist so, dass diese Mikroplastikteilchen in den Konzentrationen, in denen sie in der Umwelt vorkommen, und jetzt für deutsche Flüsse gesprochen, ist das in so einem Liter ein halbes Mikroplastikteilchen. In den Konzentrationen macht es nichts. Ja. Es gibt aber Stellen in der Umwelt, wo man sagen muss, das ist auch einfach ein ökologisches Problem, also nicht diese Toxizität, also diese Giftigkeit das Problem, sondern es gibt tatsächlich Stellen, wo wir so viel Plastikmüll, wenn man jetzt zum Beispiel an so Stellen wie Flüsse, die dann ins Meer übergehen, wo sich auch durch Strömung Müll akkumuliert, wo es dann tatsächlich dazu führt, dass die Lichtverhältnisse andere sind, dass andere Organismen wachsen, dass Bakterien Plastik besiedeln, Bakterien sich mittlerweile auch darauf spezialisieren, Plastik abzubauen, also dass wir da tatsächlich in die Evolution schon eingreifen. Also es hat ökologische Auswirkungen, wir verändern das Ökosystem damit, und darum würde ich schon sagen, das ist dramatisch, es ist aber nicht diese Legitimation, Mikroplastik ist so sehr giftig. Also wenn wir aus einer Plastikflasche trinken, dann würde ich sagen, nehmen wir wahrscheinlich mehr Mikroplastikteilchen auf als der Fisch, der durch den Fluss schwimmt, und wir sterben auch nicht direkt an einem verstopften Darm daran. Also das muss man sich, oder wenn ich an meiner Bluse rieche, die auch teilweise aus Kunststoff gemacht ist, dann nehme ich auch mehr Mikroplastikfasern durch meine Atemluft in die Lunge auf. Und meine Lunge ist da durchaus dran angepasst, dass ich eben diesen Staub auch filtern kann. Also dafür ist dieses Organ gebaut tatsächlich. Also das muss man so ein bisschen relativieren. Das wird in den Medien oft überdramatisiert. Nichtsdestotrotz, diese ökologischen Auswirkungen und auch die Auswirkungen, die wir spüren, also nicht nur die Ästhetik, also wir finden es nicht schön, sondern auch tatsächlich, dass Leute, die von sauberen Stränden leben, wirtschaftliche Auswirkungen spüren, sind auch schon allein Grund genug zu handeln und dagegen was zu tun. Und noch auf einer anderen Ebene muss ich nochmal auf diese Ressourcenfrage eingehen. Also es geht einfach, dieser Plastikmüll ist eben das, was wir sehen. Und man kann im Grunde sagen, okay, das ist so der sichtbare Teil der Umweltverschmutzung. Das ist ein gutes Beispiel einfach oder ein gutes Symbol für die Umweltverschmutzung. Und auf der einen Seite haben wir natürlich viele Ressourcen, Energie, die wir verschwenden. Wir haben aber auch jede Menge andere Chemikalien, die wir in die Umwelt entlassen, seien es jetzt Pflanzenschutzmittel oder auch Produkte, die in Kosmetik drin sind. Und die kommen natürlich obendrauf. Also da ist ein Mix von unterschiedlichen Chemikalien in der Umwelt, und Plastik ist eben einer davon. Also von daher, das ist nur der einzige Teil, den wir sehen. Und diese gesamte Mischung, die hat in jedem Fall Auswirkungen. Wir haben noch eine Frage, und bitte Sie dann sicher auf die Schlussrunde sozusagen Ihre Botschaft für heute Abend vorzubereiten, aber die Dame dort mit dem schwarzen Top. Das ist eigentlich keine Frage, ich wollte eigentlich nur anmerken zum Beitrag davor, weil Sie ja gesagt haben, Sie wohnen in der Wetterau, und da ist es ja sehr einfach, aber es gibt auch hier Alternativen, wie zum Beispiel Foodgroups, also wir sind von der Foodgroup Frankfurt zum Beispiel, und das ist auch eine Möglichkeit, dass man sich zu einer Art Bestellgemeinschaft zusammenschließt und dann im Umkreis bei den Erzeugern eben privat bestellt, und da kommt es dann eben darauf an, mit welchen Grundsätzen man das macht. Ja, zum Beispiel, dass man verpackungsfrei bestellt und eben aus Permakultur oder ökologischem Anbau. Ja. Das macht es dann ein bisschen einfacher, wenn man in der Tuschel geht. Ja, absolut richtig. Machen wir bei uns auch. Da, wo es Getreide zum Beispiel nicht in den Abbindungen gibt, wie wir sie gerne hätten, bestellen wir dann auch in größeren Säcken und verteilen dann untereinander. Ja, also ich kann das nur unterstützen. Das ist ein guter und sicherlich auch der richtige Weg. Ja, fangen wir jetzt mal mit der Schlussrunde sozusagen von hinten an. Frau Kuhl, haben Sie eine Schlussbotschaft? Was sagen Sie, wollen Sie dem Publikum mit auf den Weg geben? Also ich freue mich, dass so viele kritische Konsumenten da sind. Das kriegen wir auch bei Kundenrückmeldungen immer wieder mit. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass viele so kritisch bleiben und nachfragen, weil das bewirkt durchaus auch etwas. Insbesondere, wenn es dann halt auch zusammenpasst, also eben nicht ein Glas statt Plastik, sondern eben nochmal einen Schritt weiter gedacht, dann bewirkt das durchaus viel. Und ja. Ja, aber. Ja, mein Appell ist eigentlich relativ klar. Als Blogger muss es der folgende sein. Jeder von Ihnen macht mit Sicherheit irgendetwas, was ökologisch herausstechend ist. Behalten Sie das nicht für sich. Ja, tu Gutes und rede darüber. Nur so wird irgendwann eine Bewegung draus. Und ich glaube, das muss der Kern unseres Handelns sein. Nicht nur an einzelnen Spots irgendwas Gutes zu tun, sondern das, was wir machen, verbreiten. Und wenn man so diese kritische Masse von 20% derer, die mitmachen, erreicht hat, dann nennt man das eine Bewegung. Und diese Bewegung, die wirkt dann auf die anderen 80%. Und dann sind wir sehr, sehr schnell sehr, sehr viel weiter. Dankeschön. Herr Wurm? Also ich bin ein Fan von Plastik und werde es immer bleiben und von Polymeren. Als Chemiker, aber ich bin auch ein, sagen wir mal, Verächter der Verschwendung. Also ich denke, man muss mit allen Dingen, auch mit diesem Material, Maß halten. Und ich würde aber auch gerne an die Industrie appellieren, das Wort entsorgen heißt nicht umsonst entsorgen, dass wir als Verbraucher nicht so viel wissen müssen, aber auch intelligente Materialien vorgesetzt bekommen. Und dafür sind wir als Forscher auch da, neue intelligente Materialien zu machen. Frau Kramp. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das zeigt für mich vor allem eins auch, dass man aufmerksamer umgehen muss mit dem, mit seinem Konsumverhalten, wie man überhaupt seinen Lebensstil, dass man einfach nochmal darüber nachdenkt, wie gewisse Sachen, die einem so normal erscheinen, dass es da eigentlich doch auch, wie du es jetzt dargelegt hast, auch Sachen nochmal anders machen kann, dass man vielleicht auch einfach mal nicht immer bestimmte Sachen Verpackungen kaufen muss, dass man mal unverpackt, dass man mal einen Hütebeutel dabei hat. Das hört sich irgendwie jetzt abgedroschen an, aber im Endeffekt sind das halt, haben wir viele so Routinen, routinierte Verhaltensweisen, die wir konsumieren. Und ich glaube, da kann man einiges überdenken und das einfach nochmal ein bisschen, also Aufmerksamkeit, Bewusstsein, jetzt nicht nur beim Konsumenten, sondern auch entlang des ganzen Produktzyklus, also vom Hersteller bis zum Produzenten, dass da nochmal geguckt wird, was kann ich eigentlich, was ist das Normale und wie kann ich es vielleicht auch ändern. Kommunikations-Susanne gehört ganz intensiv zu, vielleicht den letzten Strich noch zu machen. Ja, ich würde eigentlich auch im Grunde nicht ganz gut Johanna und Frederik anschließen. Das ist auch mehr ein Wunsch oder ja, vielleicht an die Politik und auch an Produzenten und Handel. Und zwar da, also wir sind jetzt so eine Blase, ne? Wir sind eine Gruppe von Leuten, die da eine Aufmerksamkeit drauf haben. Aber wenn man sich dann mal so umschaut, ist dann tatsächlich doch eher das Marketing das, was an erster Stelle steht und der Marketingbereich einer Firma oder die Wirtschaftspolitik dann doch meistens stärker als die Umweltpolitik und da würde ich mir wünschen, also weniger Marketing, mehr Umwelt. Ich glaube, wir haben zumindest auf